Sie hörten Deutschlands verschwundene Orte. Ein Atlas. Von Pia Volk. Gelesen von Sandra Rack. Das Buch erschien 2023 im CH Beck Verlag. Die Hörbuchausgabe im Jon Verlag. Ein Imprint von RB Media.